Das Paradigma in der Praxis. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie groß die Erklärungskraft dieses Paradigmas ist. Ich erinnere mich an ein Erstgespräch mit den Top-Managern eines großen Unternehmens, in dem ich sie nach ihrem Leitbild fragte. Etwas zögerlich legten sie es mir vor. Es lautete im Wesentlichen: Unser Ziel ist es, die Vermögenswerte unserer Eigentümer zu vermehren. Ich fragte sie, ob sie das an die Wand hängten, um ihre Beschäftigten und Kunden zu inspirieren. Sie grinsten und antworteten: Nein, wir haben ein weiteres Leitbild, das hängt an der Wand, aber auf dies hier zielen wir wirklich ab. Obwohl ich ihre Branche und ihre Firma noch kaum kannte, sagte ich: Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie Ihre Unternehmenskultur aussieht. Sie sind gespalten. Falls es in Ihrer Branche eine starke Gewerkschaft gibt, haben Sie unter Arbeitskämpfen zu leiden. Sie hängen Ihren Leuten im Nacken, überprüfen sie und setzen Zuckerbrot und Peitsche ein, damit sie ihre Arbeit machen. Es geht enorm viel negative Energie in Konflikte zwischen den Leuten, Rivalität zwischen den Abteilungen, verborgene Absichten und politische Spielchen. Dass ich ein so guter Wahrsager war, verblüffte sie. Woher wissen Sie das alles? Wie konnten Sie uns so zutreffend beschreiben? Ich erwiderte: Ich brauche gar nicht viel über Ihre Branche oder über Sie zu wissen. Es reicht, dass ich mich mit der menschlichen Natur auskenne. Ihr wahres Ziel ist nur auf eine unserer vier Dimensionen, den Körper, die wirtschaftliche Seite, und auch nur auf eine der Interessengruppen, die Eigentümer, fokussiert. Die anderen drei Dimensionen, Verstand, Herz und Geist und alle anderen Interessengruppen, vernachlässigen Sie völlig. Und das hat immer schlimme Konsequenzen. Dann machte ich noch eine Voraussage. Wenn diese Besprechung zu Ende ist, wird die Hälfte von Ihnen über die andere Hälfte sprechen. Hier fehlt es an Vertrauen. Die Doppelzüngigkeit ist offensichtlich. Meine Beobachtungen trafen zu, und das betrübte sie. Sie galten doch als ein erfolgreiches Unternehmen. Tatsächlich aber kann man bei den Aktionären keinen Erfolg haben, wenn man nicht zunächst Erfolg auf dem Markt hat. Und dort wiederum kann man keinen Erfolg haben, wenn man nicht zunächst Erfolg im Unternehmen, am Arbeitsplatz hat. Was können wir denn tun, um uns zu ändern? Fragten sie. Ich sagte: Sie müssen ernsthaft an allen vier Dimensionen der menschlichen Natur arbeiten. Beziehen Sie alle Leute mental ein, sodass sie am selben Strang ziehen. Leben Sie nach den universellen Prinzipien der Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Integrität und Wahrheit, sodass Sie ein Vertrauensfundament errichten können. Lassen Sie sich bei allen strategischen, strukturellen und operativen Entscheidungen von den Kriterien und Werten leiten, die Ihrer Vision entsprechen. Um wirkliche Befähigung und eine Freisetzung des menschlichen Potenzials zu erreichen, müssen Sie die Bedingungen für Vertrauen zwischen den Leuten und im Unternehmen schaffen. Ich empfahl Ihnen dann als erstes ein Leitbild für Ihr eigenes Führungsteam zu entwickeln. Sie wollten wissen, wie lange all das dauern würde. Ich fragte: Wie weh tut es denn? Nicht allzu schlimm, antworteten sie. Dann können Sie es vermutlich nicht schaffen. Die Schmerzen sind nicht groß genug. Es gibt nicht genug Druck durch die Umstände, nicht genug Bescheidenheit. Ich schlug Ihnen vor, das ganze Projekt zu vergessen. Sie sagten: Na ja, wir haben aber viel Gutes darüber gehört, was in anderen Unternehmen passiert ist, in denen Sie gearbeitet haben. Und wir haben das Gefühl, dass uns wirklich große Kämpfe bevorstehen könnten, da der Markt sich verändert und der Wettbewerb sehr hart werden wird. Wahrscheinlich brauchen wir Ihre Hilfe doch. Wir wollen Veränderungen vornehmen. Ich sagte, wenn es Ihnen wirklich ernst sei und Sie tatsächlich zusammenarbeiten würden, könnten Sie das schaffen. Es würde aber wahrscheinlich mindestens 2 bis 3 Jahre dauern. Einer erwiderte: Sie wissen ja nicht, wie schnell und effizient wir sind. Dann griff er meinen Vorschlag auf, ein besseres Unternehmensleitbild zu entwickeln. Das kriegen wir doch wohl an diesem Wochenende hin. Mit anderen Worten, er war der Ansicht, Sie könnten sich irgendwohin zu einer Art Visionsworkshop zurückziehen und als Ergebnis ein Leitbild mit neuen, blumigen Formulierungen mitbringen, das die Leute stärker ansprechen würde. Allmählich erkannten diese Top-Manager, dass kurzfristiges Denken und Abkürzungstechniken niemals die von ihnen gewünschten langfristigen Ergebnisse produzieren würden. Sie setzten sich langsam mit den chronischen Grundproblemen auseinander, bei ihnen selbst angefangen, und entwickelten großen Respekt vor allen vier Dimensionen der menschlichen Natur. Schließlich erkannten sie, dass Führung von allen geleistet werden muss und dass jeder Einzelne von innen nach außen vorgehen muss. Das Unternehmen gewann an Stärke von seinen Wurzeln aus. Das dauerte 3 oder 4 Jahre. Schließlich waren sie so stark, besaßen so viel Kraft, andere zu befähigen, und so viel Vertrauen, dass sie mit dem harten Wettbewerb, der sich entwickelte, fertig werden und gleichzeitig ihre erfolgreiche Position im Markt aufrechterhalten konnten. Viele der obersten Führungskräfte wechselten als CEO zu anderen Firmen, doch die Kultur des Unternehmens war so tief und die Leistungsstärke so groß, dass es weiter profitabel wuchs.